WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Lonnie. Lonnie ist 51. Guten Morgen, Lonnie. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Lonnie, weswegen rufst du an? Ja, weswegen möchte ich anrufen? Und zwar, ich möchte mich irgendwie ein bisschen befreien von Geist, Seele und Gemüt. Oho. Erzähl's mal ein bisschen, erklär's mal ein bisschen genauer. Also, ich wurde Opfer und war Opfer von einer Tatsache und von einem sozusagen versuchten Mordes. Mhm. Also man hat versucht, dich umzubringen? Sozusagen, ja. Was genau ist da passiert? Erzähl es mir. Ich wurde so schwer verletzt, dass mein linkes Auge blind ist. Mhm. Ich wurde draufgeschlagen. Ja. Das war 2014, das war das erste Mal. Und ich leide heute sehr darunter. Wer hat das gemacht? Ich war damals liiert mit einem jungen Mann, der psychisch krank ist und war. Mhm. Ein junger Mann, wie alt ist der gewesen oder ist er? 36. Ja. Und 2015 wurde ich nochmal angegriffen von ihm mit einem Messer. Achso, das war... Also 2014 war das dieser Mann, mit dem du liiert warst. Da, ja. Da hat er dich so schlimm in das Auge geschlagen, dass du erblindet bist. Ja, ich wurde dreimal operiert. Das heißt, er das Auge hat draußen gehangen. Ach, du lieber Gott. Durch einen Faustschlag? Viermal hat er draufgehauen. Vier Feuchtschläge für ein Halleluja, sag ich mal. Da war nichts mehr zu retten an dem Auge. Nichts mehr, die wollten das entfernen. Und weil ich es war sozusagen, haben sie es nicht gemacht, haben sie es gerettet, haben sie es erblinden lassen sozusagen. Das Auge ist noch da, aber du kannst nichts sehen. Nein. Hattest du da beim ersten Mal auch noch andere Kopfverletzungen oder Gehirnverletzungen? Nein. Mein Gesicht war komplett normal. Was mich erstaunt bei den heftigen Schlägen. Ja. So, dann ein Jahr später... Was hat er da gemacht? Hat er mich mit dem Messer angegriffen. Auf offener Straße in Kerpen. Hat er zugestochen? Er hat zugestochen ein paar Mal. Ja, ich habe heute noch die Narben davon. Wohin hat er gestochen? Also mein Oberkörper, mein Hinterhalt, im Rücken so, in meine Beine und meine Lippe hat er zerschnitten, dass ich von der Unterlippe bis unterm Kinn eine große Narbe habe. Das waren 25 Stiche. Das hat er, 25 Stiche, das hat er auf offener Straße getan? Ja. 2005. Er stand noch vor mir und guckt zu, wie ich verblute. 2014 hat er dir das Auge rausgeschlagen. Mhm. Hast du ihn denn danach nicht sofort angezeigt? Nein, ich hatte Angst, ich konnte nicht. Du hast ihn danach nicht angezeigt? Nein, ich konnte einfach nicht. Weil ich habe ja mit ihm in einem Haushalt gelebt. Naja, nun gut, aber trotzdem. Ja, das heißt, du hast danach noch ein Jahr mit dem zusammen gelebt? Ja, ich habe ihn sozusagen von der Straße geholt gehabt und er hat kein Zuhause gehabt, seine Familie und so haben ihn links liegen gelassen sozusagen und er hat mich gebettelt, dass ich ihn aufnehme und ich habe ihn aufgenommen, weil ich dachte, er wäre eigentlich in Ordnung so. Okay, wie lange warst du denn vorher mit ihm zusammen gewesen? Was heißt zusammen, kann ich nicht nennen, dass ich mit ihm zusammen war. Ich war so freundschaftlich, war das erst. Okay, wie lange kanntet ihr euch? Ja, längere Jahre. Okay, längere Jahre. Jetzt will ich das nochmal verstehen. Er schlägt dich halb blind 2014. Dann nimmst du ihn wieder zurück in deine Wohnung danach? Er war ja in die Wohnung. Also er hat dann wieder in der Wohnung gewohnt. Ja. So, was hast du denn im Krankenhaus gesagt, was passiert ist mit dem Auge? Ich habe das nicht erzählen können, ich konnte einfach nicht. Na, aber die haben nur gefragt, was ist denn passiert, um Gottes Willen. Ja, die haben gesagt, die haben direkt gesehen, dass es eine Gewalteinwirkung ist. Ja. Und du hast es abgestritten. Und trotzdem habe ich dagegen gewirkt. So, ich habe es nicht geschafft zu sagen, weil er kam im Krankenhaus und hat mich noch besucht. So, dann hast du... Aber durch eine andere Person. Wie durch eine andere Person? Er kam nicht von sich aus. Ach so, okay. So, dann hat er dich niedergestochen und da hättest du wirklich dein Leben verlieren können und hast überlebt. Hast du ihn denn danach, oder ist er, ja, danach ist er wohl angezeigt worden? Ist er angezeigt worden, aber nicht von dir? Auf offener Straße. Es wurde ja zur Tat, das war ja auf offener Straße am helllichten Tag. Okay, dann wurde er, weil das Passanten gesehen haben, die Polizei wurde eingeschaltet. Und zu was ist er dann verurteilt worden? Also ich sag mal so, es kann 2 Jahre dauern, es kann aber auch 10 Jahre dauern. Es kommt auf seine Genesung an. Er sitzt jetzt in einem Gefängnis? In der Forensik in Düren, In der Forensik in Düren, okay. Du weißt nicht, wann er rauskommt? Schätzen kann ich. Schätzen kannst du? Mhm. Was schätzt du denn, Lonny? Ich schätze mal, dass er nächstes Jahr rauskommt. Und dann? Dann wird er bei mir wieder vor die Tür stehen und ich weiß nicht, wie ich mich schützen soll. Ich habe mir schon einen kleinen Waffenschein, aber ich weiß nicht, Also du hältst es für möglich, dass er tatsächlich wieder bei dir vor der Tür steht? Ja, das hat mir die Polizei auch gesagt, dass er mich wieder kontaktiert wird. Was ist denn mit dem überhaupt los, dass der so irrsinnige Sachen macht? Ich sag mal, es gibt eine gesunde und eine krankhafte Eifersucht. Und ich sag mal, er ist sehr, sehr krankhaft eifersüchtig. Auf das er sieht Sachen, die nicht da sind. Das ist seine Krankheit, diese Schizophrenie, diese Psychose. Chronisch. Also, man kann sagen, schwerste psychische Störung. Ja. Jetzt, während er dort in der Forensik sitzt, hast du Kontakt mit dem? Ja, ich war ihn schon besuchen. Warum? Nur warum? Ja, warum? Ich sag mal, warum, ja. Ich weiß nicht. Nee, jetzt nicht, ich weiß nicht. Jeder gesunde warum? Mensch... Jeder gesunde Menschenverstand sagt, ich will mit dem überhaupt gar nichts mehr zu tun haben, nie wieder, und du gehst den besuchen? Ja. Warum? Weil ich denke, dass er vielleicht heilt, dass er ausheilt oder dass er irgendwie... Du denkst vielleicht, dass er ausheilt und... gesund wird. Vielleicht denkst du das. Und dann? Was wäre dann? Dann muss er starke Medikamente nehmen. Nee, und dann würdest du wieder mit dem nahen Kontakt haben wollen, wenn er denn gesund würde? Das ist eine Frage, Nee, Lonny. So dürfen wir gar nicht weiter reden. Das ist doch Wahnsinn, was du da machst. Der Mann hätte dich fast umgebracht. Du hast dein Augenlicht zur Hälfte verloren. Ja. Und da willst du überhaupt noch ansatzweise mit dem Kontakt haben? Da muss eine Riesenmauer um dich herum gebaut werden, dass da überhaupt gar keine Verbindung mehr entsteht. Ja. Und natürlich gehst du da nicht mehr hin. Ja. Wie läuft das denn ab, wenn man in der Forensik jemanden besucht? Wie geht das? Also ganz schlimm, ja. Ganz schlimm. Schlimmer wie in, sag jetzt mal, Ossendorf oder irgendwo, ja. Man wird kontrolliert vom Feinsten. So, sitzt du dann mit dem alleine in einem Zimmer? Nein, ich sitze schon hinter jemand hinter mir, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Aber da ist keine Glasscheibe zwischen euch? Nein. Nein, also ihr sitzt da schon direkt gegenüber? Ja. Wie oft warst du denn jetzt schon da? Ein paar Mal. Aber dann und das fand ich so unkorrekt, das fand ich so, weil es wurde Kontaktsperre erteilt, damit die Sicherheit gewährleistet wird. Aber das mache ich als Therapeut oder als Arzt, mache ich das von Anfang an, nicht erstmal 3-4 Mal besuchen lassen und dann die Kontaktsperre. Okay, jetzt keine Schuldzuweisung zu den Ärzten. Was heißt Schuldzuweisung? Du bist schuld. Du bist schuld, weil du freiwillig dahin gegangen bist. Ja. Was sagt er denn, wenn du da vor ihm, zum Beispiel beim ersten Mal, als du da warst, was hat er denn da so gesagt? Dass es ihm leid tut und dass er mich liebt und Liebe hier und Liebe da. Aber du bist gar nicht scharf auf den, ne? Als Mann, oder? Heute nicht mehr so, nein. Ja. Lonny, also von meiner Seite aus den dringenden Wunsch und Rat an dich, diesen Kontakt wirklich zu beenden und zu unterbrechen. Ich glaube, du schadest dir in erster Linie damit und ich weiß gar nicht, was mit dem Mann da ist, aber das ist jetzt für mich nicht relevant, sondern du bist relevant. Du bist wichtig für mich jetzt. Okay, ja. Ja, kein Kontakt. Und ich rate dir dringend zu einer Psychotherapie. Hast du das schon mal gemacht? Ich bin zwar in Behandlung, aber... Aber? So Psychotherapie und so bin ich nicht so dafür, weil ich therapiere mich irgendwie selber. Ja, aber das läuft ja schief, wie wir gerade merken. Ja, aber jetzt seit ein paar Tagen bin ich schon so drauf und dran, dass ich den Kontakt komplett beende. Aber ist trotzdem schwer für mich, weil mein Gemüt und mein Geist und mein Gefühl sagen mir... Siehst du, dass da irgendwie was ist. So, und das wäre eine tolle Aufgabe, eine wichtige Aufgabe für einen Therapeuten, das mit dir rauszukriegen, was da ist, was dich da immer wieder hinzieht. Ja. Und deswegen finde ich das so wichtig für dich auch zum eigenen Schutz und zu deinem eigenen Guten. Hier bei mir arbeitet eine erfahrene Psychologin heute Nacht. Ja. Das ist die Magdalena. Ich möchte, dass sie mit dir oder dass du mit ihr jetzt mal ein paar Worte sprichst. Gerne, sehr gerne. So, dann kann man das alles schon mal klären, der ganze Bereich Psychotherapie. Von meiner Seite aus, ganz normal, der Tipp und der Rat, bremsen und alles unterbinden. Mhm. Kein Kontakt mehr, nichts, gar nichts. Mhm. Ich habe auch keinen Menschen, wo ich darüber mit reden kann, so, wo ich mich in dem Sinn öffnen kann. Ja, deswegen fände ich gut, wenn du einen richtigen guten Therapeuten hättest, damit du da mal richtig eingehend sprechen kannst. Jetzt sprichst du erstmal mit der Magdalena, Lonny, okay? Okay. Du legst auf und Magdalena ruft dich gleich an. Ich bedanke mich vielmals. Sehr gerne, alles Gute, Lonny. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220. 50, 50. Hier ist Jens. Jens ist 35. Guten Morgen, Jens. Ich grüße dich, Domian. Hallo. Hallo, Jens. Es geht bei mir darum, du hattest gestern einen Anrufer, der alkoholabhängig ist. Ja. Und wo die Ärzte ihm geraten haben, er soll, bis er das Bett bekommt, bis es frei ist, weiter trinken. Genau, da waren wir alle empört und ich war auch erstmal sehr irritiert. Und Das ist aber so... nicht falsch. Es ist tatsächlich so, so wie er das beschrieben hat, ist er ein sogenannter, ich arbeite ja in dem Bereich auch Sucht, Delta-Alkoholiker. Das heißt, vielleicht vorab erklärst du, was genau du da arbeitest? Also ich arbeite auf einer Suchtstation. Wir haben sehr viel Alkoholabhängige. Es wird natürlich ein Vorgespräch geführt und es ist immer so, es kommt auch darauf an, wie lange jetzt jemand vom Alkohol schon abhängig ist. Mhm. Und so wie der Anrufer das gestern beschrieben hat, ist er ein sogenannter Delta-Trinker, also das nennt sich Spiegeltrinker, das heißt, er trinkt weiter, weil er ja ansonsten Entzugserscheinungen bekommt. Mhm. Und wenn er das schon Jahrzehnte macht, so wie er das erzählt hat, da hat er ja 7 Jahre Pause, glaube ich. Genau, so war es, ja. Damit angefangen. Mhm. Das ist so ein Spiegeltrinker und wenn kein Bett frei ist, wird dem Patienten dann geraten, damit er nicht in ein Delirium fällt, das ist sehr gefährlich, da können Krampfanfälle passieren, also epileptische Anfälle. Die Atmung kann aussetzen, das ist wirklich ein sehr bedrohlicher Zustand, dieses Delirium. Und deshalb rät die Klinik dann, trinken Sie erstmal weiter? Nein, das ist so, er ist ja suchtkrank und dann weiß man ja, er trinkt ja sowieso, bis er das Bett bekommt. Mhm. Und dann wird denen immer geraten, trinken Sie bitte so wenig wie möglich, dass er auskommt. Und wir sagen auch immer, rufen Sie bitte jeden Tag an, weil es ist ja so, wir können die Patienten ja nicht festhalten. Mhm. Es kommt immer mal vor, dass jemand abbricht und deshalb sollen Sie jeden Tag anrufen, dass dann gesagt werden kann, ja, wir haben jetzt ein Bett frei. Aha, okay. Weil die Medikamente gegen den Entzug, die kann man nicht mit nach Hause geben, weil die müssen klinisch wirklich beobachtet werden. Ja, das glaube ich. Tolle Medikamente wie Benzodiazepine und sowas. Das ist interessant, dass du das sagst, weil wir alle gestern, ich meine Person eigentlich schon, etwas empört waren, dass eine Klinik sagt, besauf dich mal weiter. Aber so sagt die Klinik das ja nicht, wie du es jetzt richtig erklärt hast. Ja, richtig. Sondern die Klinik sagt, halten Sie so mehr oder weniger den Pegel oder ein bisschen weniger. Genau, dass sie, dass sie funktionieren und ebenso wenig wie möglich. Wenn jemand das aber überhaupt nicht aushält, dann besteht doch die Möglichkeit der Notaufnahme. Also es gibt sowas, gerade wenn es dann lebensbedrohliche Zustände sind. Da kommen manchmal Patienten mit einem Pegel von 3,8, die schon jahrzehntelang abhängig sind, was jetzt für normalen Menschen, der nicht Alkoholiker ist, eine lebensbedrohliche Alkoholvergiftung wäre. Also wo man sich dann fragt, wie können die überhaupt noch laufen? Da gibt es so eine Möglichkeiten, dass die dann aufgenommen werden. Aber es ist eben so, wenn jemand, wie der Patient gesagt hat, schon Therapien gemacht hat, er muss dann leider auf dem Bett warten. Mhm. Es gibt eben sehr, sehr viele, die entgiften möchten. Und man hat ja nur eine bestimmte Anzahl von Betten. Ja, ja, ist schon klar. Nun sagte der Anrufer gestern, dass er Angst hat, zu sterben bis dahin, bis er aufgenommen wird, dass er sich totsäuft. Naja, es wird ja nicht gesagt, er soll sich totsaufen, sondern es wird ja gesagt, so wenig wie möglich trinken. Kann man einem so akuten Alkoholiker diesen vernünftigen Rat geben, trinken Sie so wenig wie möglich? Sonst besteht ja die Gefahr, dass er in dieses Delirium fällt. Verstehe ich schon, aber ist ein so kranker Mensch überhaupt mit solchen vernünftigen Ratschlägen erreichbar? Naja, man muss ja ehrlich sein, wenn kein Bett frei ist und derjenige ist suchtkrank, das ist ja auch bei Medikamentenabhängigen oder bei Drogenabhängigen, das ist das Gleiche, wenn kein Bett frei ist. Sie trinken so oder so, das muss man so sehen. Mhm. Sonst kommt ja dieser Entzug und dann gibt man eben diesen Ratschlag, bitte so wenig wie möglich, rufen Sie jeden Tag an, dass vielleicht ein Bett frei wird, weil es gibt einige, die brechen wirklich die Entgiftung ab und dann ist eben gerade ein Bett frei und dann kann man denjenigen nehmen. Hast du in deiner Arbeit schon mal eine schlimme Erfahrung gemacht, dass ihr habt jemanden warten lassen müssen und der ist dann tatsächlich gestorben während der Wartezeit? Nee, das haben wir bis jetzt nicht. Es gibt aber die Fälle, wenn dann Betten frei sind, dass sie dann doch nicht erscheinen, das dann wirklich nicht machen wollen. Und da kann es durchaus vorkommen, dass man kann die Leute ja nicht zwingen. Das ist ja das Problem. Deine Tätigkeit, bist du Arzt oder Pfleger? Nein, ich bin Krankenpfleger und führe auch so Erstgespräche, weil es gibt ja fünf verschiedene Arten von Alkoholiker und er ist eben der sogenannte Spiegeltrinker. Es gibt ja sogar eine Therapie, wenn Leute ohne Alkohol überhaupt nicht können, dass die tatsächlich immer einen Spiegel halten. Das sind so Delta-Alkoholiker, sagt man. Das sind Spiegeltrinker, dass die immer einen bestimmten Spiegel haben, damit sie funktionieren. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, dieses Phänomen. Ja. Gut, Jens, also das war jetzt eine fachkundige Einordnung, dass das durchaus so, wie du es jetzt gesagt hast, okay ist und auch üblich ist in den Kliniken. Mit den Patienten. Wir gucken natürlich immer, wo es ganz akut ist und versuchen das dann auch vielleicht auf eine andere Station. Nur auf die geschlossene wollen die meisten. Der wollte ja auch nicht. Genau. Sagt er gestern auch. Wenn sie erscheinen, kontrolliert in den Taschen, ob sie Alkohol mitgebracht haben und das ist eben. Wobei gestern er sagte ja so der Anrufer, dass er Angst vor der geschlossenen hat. Wenn er so große Angst hat, dass er zu Hause stirbt, dann müsste er die geschlossene in Kauf nehmen. Die geschlossene ist ja nun nicht, das ist ja nun nicht schlimm. Wir halten die Patienten ja nicht wie im Gefängnis. Die Patienten könnten jederzeit sagen, ich halte das ja nicht aus, ich möchte das abbrechen. Dann können sie gehen. Genau. Dann können wir leider nichts machen. Dann können wir nur sagen, naja, wenn sie weiter trinken, kann das und das passieren. Und dann müssen sie natürlich auch unterschreiben, dass er auf eigene... Ja. Genau, ja. so ist das die übliche Vorgehen, genau. Und da ist man manchmal natürlich verzweifelt, wenn da Patienten sind, die man dann näher kennengelernt hat und die dann plötzlich abbrechen, wo man weiß, die werden noch tiefer rutschen. Man kann aber nichts machen. Man kann die Leute ja nicht zwingen. Genau. Lieber Jens, danke für deine Einordnung und für deinen informativen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch alles Gute und schade, dass du aufhörst, aber hast sehr lang genug gemacht. Ja. Vielen Dank, Jens. Alles klar, mein Lieber. Tschüss. Tschüss, schönes Wochenende. Danke Tschüss. Dir auch, ciao. 0800 220 50 50 Regina 35, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Regina, guten Morgen. So. Ich rufe an, weil ich gerne mal mit dir über meine Erfahrung auf Tinder reden wollte. Auf Tinder? Ja, genau. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Ja, also Einschläge kann man sagen. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren Single und bin jetzt seit 3 Monaten da angemeldet und bin da einfach erstmal ohne große Erwartungen reingegangen. Vielleicht erklären wir es kurz. Das ist eine Partner. Ja, eine Single-Börse, sowas. Genau. Ja. Mhm. Und hab das am Anfang, habe ich das halt genutzt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht lernst du einen netten Mann kennen, mit dem man vielleicht mal ausgehen kann, sich näher kennenlernen kann, und habe dann aber relativ schnell den Eindruck gewonnen, dass Frauen da sozusagen als Ware wie auf einem Bazar gehandelt werden. Ist es jetzt ein Phänomen von Tinder oder ist das überall auf diesen Plattformen so? Also ich glaube, bei Lavoo ist es ähnlich, aber bei Tinder finde ich es, glaube ich, am krassesten. Warum fühlst du dich da als Ware gehandelt? Also, weil ich halt da, es fing halt so an, dass ich 2 Männer kennengelernt habe, und dann ging es halt darum, was mit Treffen mal wäre, und die Sachen halt relativ schnell, also bei denen zu Hause würde das nicht gehen. Mhm. Und ich hörte dann halt auch raus, dass die Beziehungen haben. Mhm. So, dann habe ich gesagt, nee, da habe ich kein Interesse. Mhm. Und einer von beiden, der sagte dann, ja, ob mich vielleicht 23 Zentimeter überzeugen könnten, und er würde auch sehr gerne Fotos schicken. Mhm. So, und dann habe ich mich da halt spaßeshalber mal drauf eingelassen und habe mich dann aber auch gefragt, die müssen doch auch Angst haben, dass vielleicht Freundinnen der eigenen Freundin die dann halt mal sehen. Mhm. So, und dann ging es halt weiter, auch mit Männern. Dich denn die 23 Zentimeter überzeugt? Nein. Waren so. Denn gehörten zu den 23 Zentimetern auch ein Gesicht, das fotografiert wurde? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, schön doof, wenn die Männer das so machen. Richtig. Ja. So, und das nächste war halt so, ich will jetzt auch noch dazu sagen, das war, also ich habe keine geliked, die jetzt da von vornherein schon mit freiem Oberkörper oder so drin waren, sondern wirklich vermeintlich seriöse Männer. Mhm. So, und es war halt dann sehr ganz oft so, dass halt irgendwie die erste Frage war, was suchst du hier? Und dann halt so das zweite, dritte, was hast du denn für Vorlieben? Und Freundschaft plus, bekäme nur in Frage. Und halt dann, wo es dann darum ging, ob man mal was trinken gehen kann, wollten halt viele der Männer grundsätzlich immer erst, ja, könnte ich vielleicht noch ein paar Fotos von dir sehen? Mhm. Dann habe ich geschrieben, ja, ich habe doch hier 3, 4 Bilder drin. Nein, Ganzkörperfotos oder halt im Idealfall auch Nacktfotos, um erstmal zu sehen, ob sich ein Treffen überhaupt lohnt für die. Ne? Aber liebe Regina, ja? Soweit ich weiß, geht es in erster Linie bei Tinder um Sex. Was erwartest du da? Da sucht man sich einen geilen Sexpartner und dann werden auch solche Fragen gestellt. Das okay, aber natürlich, aber ich denke halt, ein gewisses Niveau sollte das ja schon eigentlich haben. Ja, vielleicht suchst du dir dann, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus, vielleicht eine andere, eine seriösere Börse, wo es eher um eine andere Form der Annäherung geht. Mhm. Weil hier bist du nicht nur Ware, wie du es gerade geschildert hast, hier sind die Männer auch nur Ware. Okay. Und wenn man weiß, um was es geht, finde ich das auch völlig in Ordnung. Mhm. Ich bin sicher, dass es eine ganze Menge seriöse Börsen gibt, wo man wirklich auf anderer Ebene zunächst kommuniziert und nicht mit 23 Zentimetern. Okay. Nein, aber es gibt natürlich da auch schon welche, die halt wirklich dann auch reinschreiben, dass die an was Festerem interessiert wäre. Und das war halt dann noch so quasi so das Letzte. Da hatte ich auch wirklich ein Treffen, wir waren was essen und und der hatte einen dann wirklich kurzerhand direkt danach blockiert, ne? Ohne irgendwie zu sagen, es passt nicht oder so. Mhm. Also ich finde schon, wenn ich mich auch mit anderen Frauen mal unterhalte, dass das leider heutzutage in unserem Alter mittlerweile gang und gäbe ist, ne? Ja, und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Das ist wirklich mein Eindruck. Mhm, das glaube ich auch. Aber mit diesem schnellen Wegwischen und Blockieren, das machen die Frauen mit den Männern genauso. Okay, also, das weiß ich nicht. Ja, das ist vielleicht mehr im Thema. Ja, das ist so. da muss man es, glaube ich, mit abfinden, wenn man sich in diesen Bereich hineinbegibt, dass, dass da so, es wird sich so verhalten da. Da bist du ganz schnell nichts mehr. Ja, und mittlerweile wollte ich halt, hat das bei mir dazu geführt, dass ich diese Sachen, auch so eine Börse und sowas, dass ich sowas auch gar nicht mehr ernst nehmen kann. Und auch die Männer dann nicht mehr ernst nehmen kann, die aber da sind. Wir reden über Alter. Du bist ja noch in dem schönen, knackigen Alter von 35. Da musst du dich ja noch gar nicht beklagen. Da müsste ja noch was gehen. Ja, mal sehen. Ja, ich weiß es nicht. Gehst du denn auch so viel, so ganz altmodisch, klassisch raus? In Bars, in Kneipen, in Diskotheken? Ja, das schon. Aber wenn ich in Bars gehe, dann meistens mit Freunden und dann unterhalte ich mich auch gern mit den Leuten, mit denen ich dann da unterwegs bin. Ach so. Und, ja. Also alleine gehst du nicht aus? Ganz alleine? Nee. Mach doch mal. Oder mit einer Freundin vielleicht, dass man so auf mit zwei Mädels auf Männerfang mal geht. Ja. Ja, okay, gut. Naja, das war jetzt eher ein bisschen spaßig gemeint, aber ich glaube, man muss auf ganz vielen Ebenen suchen. Und man muss halt das alles mit einkalkulieren, was du gerade auch erlebt hast. Ja, das ich weiß, halt, aber ich war halt auch mal bei Parship und sowas. Mhm. Aber da sind halt wirklich auch so die ganz verzweifelten Männer. Und die versorgt sein wollen. Und das ist aber ja auch dann furchtbar, ne? Ja. Also, es ist schwierig in heutigen Zeiten. Was suchst du denn? Was wäre denn für dich der ideale Typ? Ja, jemand, der halt auch ein Leben hat, ne? Der halt nicht darauf wartet, dann um 17 Uhr, dass man sich trifft, sondern der auch eigene Hobbys hat, ein eigenes Leben hat, wo ich vielleicht auch mal hinkommen kann und der mal sagt, ich habe was gekocht und sowas halt. Möglichst nicht verheiratet? Möglichst nicht verheiratet, aber ob jetzt geschieden oder vielleicht ein Kind da ist, das wäre mir auch noch egal. Ja. In welche Altersstruktur suchst du, von bis? Ja, ich würde jetzt vielleicht sagen, so von 32 bis 43 oder so. Ja, das ist doch so solide, ganz solides Normalmaß. Ja. Also, müsste klappen, Regina. Ja, ich hoffe es. Also vielleicht in diesem Leben noch, ja. Lass dich nicht entmutigen, wenn die Männer nur schmutzigen Sex von dir wollen. Wann ist ja erstmal auch nichts Schlimmes, aber okay. Gut. Alles Gute und toi, toi, toi. Dir auch. Tschüss. Danke, Regina. Ciao. Tschüss. 1:29 Uhr haben wir. Apropos schmutzigen Sex. Nächste Woche heißt unser Thema pervers in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die perverse sexuelle Neigungen oder Fantasien haben, die pervers viel Geld verdienen. Also wenn ihr richtig viel Kohle verdient, dass ihr selbst sogar sagt, Mensch, das ist eigentlich ist es so krass, dass man es pervers nennen kann, was ich so verdiene. Oder die sich pervers unmoralisch verhalten haben, in welcher Hinsicht auch immer. Und natürlich auch gerne mit den Opfern von perversen Menschen aller Art. Also pervers, das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wenn ihr euch gerne anmelden wollt, unter domian@wdr.de. Oder nächsten Mittwoch vor der Sendung anrufen, nächsten Mittwoch während der Sendung anrufen. Thema pervers. Heute freie Themennacht wie immer am Freitag. Und hier geht es weiter mit der Susanne. Und die Susanne ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Susanne, guten Morgen. Um was geht's? Guten Morgen. Es geht darum, ich bin seit 10 Jahren oder knapp 10 Jahren mit einem Mann zusammen. Mhm. Der wird nach und nach blind. Mhm. Und wir haben auch schon zusammen gewohnt, aber im letzten Jahr musste ich aus seiner Wohnung raus, ich kriegte da keine Luft mehr wegen Schimmel und so weiter. Und nächstes Jahr, er hat einen neuen Vermieter, der macht alles und nächstes Jahr soll ich da wieder einziehen. Mhm. Nun haben wir ja zusammen gewohnt und ich weiß ja auch, wie das ist, weil jeden Tag muss ich immer mehr Aufgaben übernehmen. Und ich bin die ganze Zeit ständig untergegangen. Und davor habe ich natürlich auch ein bisschen Angst, wenn ich nächstes Jahr wieder mit ihm zusammenziehe. Das ist jetzt fest geplant, nächstes Jahr, dass ihr zusammenzieht? Dass wir dann wieder zusammenziehen. Wie gesagt, wir haben ja schon zusammen gewohnt. Also, ja, ne? Wie kommt das, dass er blind wird? Was ist? Also er hatte mal grauen Star, glaube ich, und danach immer mehr Netzhautablösung, wurde oft operiert. Und es ist natürlich nicht besser geworden. Und das auf beiden Augen, wohlgemerkt. Oh ja. Und wie alt ist dein Partner? Ja. 62. 62. Okay. Mhm. Jetzt hast du Sorge vor dem Zusammenziehen, weil du die Verantwortung nicht gerne auf... Nein, ich habe Angst, dass ich völlig untergehe. Weil wir haben, wie gesagt, schon mal zusammen gewohnt Und dann ging das los. Von morgens Kaffee machen bis Post beantworten und Wohnung aufräumen und dies und das und zum Arzt bringen. Und da blieb, ich blieb einfach völlig auf der Strecke. Wie lange habt ihr eigentlich damals gewohnt? Wir haben 5 Jahre. Fünf Jahre. Ja. Und da konnte er ja noch viel besser sehen als heute. Und da konnte er noch ein bisschen besser sehen. Und da war das schon so, dass du eigentlich quasi alles machen musstest? Ja. Und je mehr er erblindet, desto mehr musst du dann wahrscheinlich auch machen. Ja, natürlich. Ja. Hast du denn damals mal so ein bisschen ja auch Kritik geübt und hast gesagt, pass mal auf, das kannst du eigentlich auch alleine machen und ich muss ja nicht alles machen, damals, als ihr zusammen gewohnt habt? Das mache ich sogar heute noch. Und was sagt er dann? Ich lasse ihn zum Beispiel selber kochen, weil ich habe ihm gezeigt, wie das geht. Mein Herd macht Geräusche. Ich habe ihm gezeigt, wie das mit der Waschmaschine geht. Er kann alleine abwaschen, das kann er alles noch alleine. Nur wenn ich da bin, überlässt er es mir. Aber dann bist du selbst schuld, wenn du es machst. Ja, das schon. Aber ich kann auch nicht immer Nein sagen. Ja, aber ich glaube, dann musst du auch eher dann Grenzen ziehen und sagen, pass mal auf, ich helfe dir gerne, das ist ja auch normal, aber es gibt so viele voll erblindete Menschen, die ihren gesamten Haushalt noch alleine schmeißen. Also kann er ja auch einiges machen. Das musst du sagen. Da musst du auch drauf bestehen. Ja, natürlich. Das weiß ich auch. Nur eben, das ist, wie gesagt, diese Angst, dass ich wieder untergehe. Ne? Ja, aber du gehst unter, weil du nichts sagst, Susanne. Ja, das kann natürlich sein. Ich will ihm aber auch nicht wehtun. Nee, da tust du ihm. Er hat das so schon schwierig genug. Ja, aber ich glaube, du tust niemandem weh, wenn du, das kann man ja auch in einem freundlichen Ton sagen und ihm das auch erklären. Vor allem tut er dir ja weh mit seiner Verhaltensweise. So ein bisschen, ja. Ja, schon. Wenn du jetzt sogar Angst hast, wieder mit ihm zusammenzuziehen, sagt das ja ganz viel aus über eure Beziehung. Ja, das stimmt schon. Das heißt, eigentlich müsstest du ein ganz offenes Wort mit ihm reden und das ihm auch so sagen, wie du es mir gerade gesagt hast. Ich sag's jetzt mal böse, er benutzt dich als Hilfskraft für alles. Du bist Mädchen für alles. Ja, schon, aber da hast du recht, ja. Und da, ja, das ist recht. Ja, und das ist ja selbstverständlich, dass man da nach einer gewissen Zeit einfach keinen Bock mehr drauf hat, dass man das nicht möchte. Ja, das stimmt schon. Hast du denn nicht bemerkt, dass diese Verhaltensweise von ihm auch deine Gefühle für ihn verändert? Dass du ihn vielleicht doch, nicht... Doch, das hat er natürlich gemerkt, weil ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Siehst du? Und ich habe, natürlich haben wir dann auch eine Zeit lang nicht mehr miteinander verkehrt und er meint ja, wir sind nur noch Bruder und Schwester. Aber das ist genau das. Weil wenn ich mich da wieder reinhänge... Du meinst, dann, ihr habt nicht miteinander verkehrt, sexuell meinst du, oder wie? Ja, genau. Ja. Klar, ja, das ist alles eine Folge davon, klar. Ja, natürlich. Ne? Und wenn ich dann nächstes Jahr mit ihm zusammenziehen soll, oder nicht soll, aber ich darf dann ja nächstes Jahr wieder mit ihm zusammenziehen. Ne? Ja. Ich liebe ihn ja auch, das ist das. Ja. Aber meine ganz andere Frage. Musst du überhaupt mit ihm zusammenziehen? Kann man das nicht mit 2 Wohnungen laufen lassen? Wir haben ja jetzt 2 Wohnungen. Ich wohne ja nur ein Haus weiter. Ja, kann man das nicht so lassen? Dann hättest du dein Reich, wo du dich auch zurückziehen kannst. Ging das? Das Problem ist einfach, er hat mir einen Heiratsantrag gemacht und ich habe ja gesagt. Ach so. Ja, das ist das. Man kann ja sogar verheiratet sein und 2 Wohnungen haben. Ja, also. Schon. Nee, ich möchte denn auch schon wieder mit ihm zusammenziehen. Nee, Susanne, wenn du mit ihm zusammenziehen willst und du hast ja gesagt zu dem Heiratsantrag, dann musst du denn... Ich möchte das nur vorher geklärt haben, dass ich nicht gleich auf der Strecke bleibe. So, und deswegen musst du vorher wirklich ein klares und ehrliches und mutiges Gespräch mit ihm führen. Da kränkst du ihn auch nicht mit. Ich finde, das ist ganz normal, das zu sagen. Weil wenn du das nicht sagst, gefährdest du euer neues Zusammensein. Die Ehe und die neue Wohnsituation. Du musst es ihm sagen. Das sollte ich vielleicht tun. Aber du hast Angst. Ja, ein bisschen. Ja. Was hältst du denn davon, wenn du da so ein bisschen ängstlich bist, wenn ihr das zum Beispiel mit jemandem macht, der dabei ist, wenn da eine dritte Person bei wäre, im Rahmen einer Paarberatung. Ich glaube nicht, dass ich den da hinkriege. Ja, verstehe. Aber ich kann es ja mal vorschlagen. Weil dann brauchtest du nicht so eine Angst zu haben. Dann würde der, das ist ja ein Fachmann, der würde das dann schon. Das wäre so, als würdet ihr beide jetzt hier bei mir am Tisch sitzen und dann würde man das mal alles so hinlegen. Ja, stimmt schon. Versuche ihm das doch mal vorzuschlagen. Und wenn er da partout nicht drauf eingeht, dann musst du sagen, okay, dann muss ich dir aber ganz klar das und das und das und das sagen. Ja. So, das werde ich versuchen. So, Susanne, jetzt rufen wir dich gleich nochmal an und wir versorgen dich mal mit einer Adresse von einer Paarberatung in eurer Umgebung, dass, wenn ihr es wollt, du direkt da anknüpfen kannst. Okay? Ja, super. Toi, toi, toi, wünsche ich. Alles Gute. Danke ich dir und es ist schade, dass du aufhörst. Vielen, vielen Dank, Susanne. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, ciao. Und hier ist Elisabeth, 75. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Elisabeth, guten Morgen. Ja, ich habe ein besonderes Problem. Ja? Ich habe immer das Gefühl, mein Mann meldet sich bei mir. Immer wieder. Ist dein Mann verstorben? Der ist seit 6 Jahren tot. Und wie merkst du das? Ja, indem es bei mir klingelt an der Haustüre und niemand ist da. Und was noch? Oder, dass er mich anfasst und ich werde darüber wach. Im Schlaf, im Bett. Ja, ja. Es ist Folgendes, wo ich vorher gewohnt habe, da hatte ich das mit Anfassen noch nicht gehabt. Mhm. Da war es mit Telefonieren, mit Klingeln. Mhm. Denn ich höre den ganz laut und werde darüber wach. Und es ist ja keiner da. Also wer soll das? Und wir hatten früher, hat man mal den Spaß gemacht und gesagt, wenn du tot bist, meldest dich bei mir. Mhm. Ja. Und jetzt hier in der neuen Wohnung, da hab ich das auch ein paar Mal gehabt mit dem Klingeln. Und einmal war es die Klingel von der vorhergehenden Wohnung. Die Klingel von was? Von der vorhergehenden Wohnung. Ach, der Klingelton. Der Klingelton, ja. Ich wollte sagen, es klingelt ja in Häusern heutzutage sehr oft wegen der Paketdienste und weiß nee, ich nicht. Nee, das ist nachts. Das ist nachts. Ach, das ist nachts sogar. Das ist nachts. Das ist ja gruselig. Am Tag nicht nachts ist es. Das ist ja gruselig, wenn es nachts klingelt. Und dann habe ich schon gehabt. Ja, Moment, lass mich fragen. Und wenn es dann nachts klingelt, gehst du zur Tür und guckst? Nein. Bist du sicher, dass da keiner steht? Da bin ich sicher. Woher bist du sicher? Weil dann sehe ich vom Gang aus das Licht brennen. Aha. Weil bei mir ist ein langer Gang und wenn denn, wir sind mehrere im Haus und wenn denn da das Licht brennt, dann weiß ich, das muss ja was sein. Aber da es ist es nichts. Und aber es könnte ja jemand von außen klingeln. Nee, wissen Sie, betreutes Wohnen, da tut niemand was. Ach so. Ja, und dann habe ich liege immer auf der linken Seite. Mhm. Das dann habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass er sich, als ob mir einer über mich drüber fässt. Nun kann man ja da denken, dass das so ein Halbtraum ist, in dem du ja, bist. Ich weiß nicht, was ich von halten soll. Und dann sage ich immer, hallo, bist du da? Mhm. Ja. Und dann? Und einmal habe ich gesagt, wo ist Mama? Ja, die ist auch da. Und ich gucke um und sehe sie und weg ist es. Das heißt, du hast eine Antwort bekommen? Ja, habe schon eine Antwort bekommen. Und mit seiner Stimme, die du kennst von früher? Ja. Und einmal, da war es nur so, dass er drüber gefasst hat und so, dass sich nur an mich angelehnt hat. Nehmen wir und mal. Ich habe das Gefühl, obwohl ich wach bin, bleibt das Gefühl. Macht dir das alles Angst? Nein, Angst macht mir das nicht. Warum glaubst du, nehmen wir mal an, dass das stimmt. Nehmen wir mal an, er würde aus dem Jenseits zu dir immer wieder kommen. Wobei das ja schon eine lange Zeit ist, dass er 6 Jahre tot ist. Aber nehmen wir mal an, das stimmt. Warum sollte er das so immer wieder tun? Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil, schauen Sie, ich habe erstmal meine Mutter jahrelang gepflegt und habe sie beim Sterben begleitet. Ja. Und bei meinem Mann war es das Gleiche. Mhm. Und dann war ich auch bei ihm, also ganze Woche war ich bei ihm gesessen. mhm. am Sterbebett. Also das war eine schwere Zeit für dich, für euch. Das war schon schwer, ja. Wie lange warst du mit deinem Mann verheiratet? 46 Jahre. War das eine gute Ehe? Ja, im Großen und Ganzen, ja. Es hat natürlich in jeder Ehe auch mal Höhen und Tiefen gegeben. Mhm. Aber ich kann mich über meine Ehe nicht beschweren. Habt ihr gemeinsame Kinder? Ja, zwei. Zwei. Hast du denn... Da kann ich schlecht was sagen. Die sagen zu mir, Mama, du tickst nicht richtig. Aber du hast es ihnen schon mal erzählt. Nein, das brauche ich gar nicht ach so, sagen. Ach so. Ja. Und dann ist mir jetzt passiert, wir waren dieses Jahr verreist. Wir waren mehrere Arbeitskolleginnen. Ja. Und ich gehe abends in mein Hotelzimmer und lege mich ins Bett. Mhm. Bin wohl eingeschlafen und habe, wer darüber wach, als ob mich einer aus dem Bett rausschieben will, von hinten. Richtig so gewaltsam rausschieben will. Und dann, als du richtig wach wurdest, wie war es da? Habe ich Licht angemacht. Habe gedacht, so, jetzt machst du Licht an. Und dann habe ich noch gesagt, bist du wieder da? Machst Licht an. Und machst dann wieder aus und hab's wieder das Gefühl gehabt, als ob mich da weicher hell war, sonst hätte ich das Licht nicht angehabt. Und schiebt mich einer wieder mit voller Wucht, will er mich rausschieben. Aber da hast du keine Stimme gehört? Nein, da habe ich nichts gehört. Aber dann war mir das zu bunt, weil ich nicht gewusst habe, Menschenskind, jetzt bist du so weit weg von zu Hause. Ja. Ja, das Hotelzimmer hatte noch eine Couch gehabt. Ja. Und dann habe ich mich auf die Couch gelegt und da war es vorbei. Aber das ist dann ja doch unangenehm, sowas, oder? Oh, ich habe letztens erst gesagt, du meldest dich ja gar nicht mehr. Ach so, hast du mich schon vermisst. Ja. Aber warum soll er denn so böse sein und dich aus dem Bett schieben wollen? Ja, ich weiß es nicht. Schauen Sie, meine Mutter hat mir mal erzählt, mein Vater ist im Krieg geblieben. Mhm. Und sie hatten im Schlafzimmer, da hatte sie an der Türe geschlafen mhm. und da geht die Türe auf und mein Vater kommt rein, ja, und geht ins Bett rum und wieder in sein Bett, da sagt meine Mutter, ja, wo kommst du denn her? Du hast doch gar keinen Fronturlaub, ja, und macht Licht an und weg ist er. Mhm. Und da hat sie sich das denn so gemerkt und das war die Zeit, wo er gefallen ist. Ja, solche Geschichten hört man wirklich, habe ich auch schon oft gehört im Verwandtenkreis. Weißt du, Elisabeth, wenn dich das letztendlich nicht stört und du keine Angst hast davor. Nee, Angst habe ich nicht, weil ich immer annehme, er ist es. Ja, dann nimm es doch einfach so hin und plauder mit ihm. Das ist doch auch okay. Ja. Also ich find's dann gar nicht so schlimm. Oder also ein bisschen komisch ist es schon. Ne? Ja, es ist komisch. Oder du sagst ihm irgendwann, pass mal auf, lass mich doch einfach in Ruhe nach 6 Jahren. Ja. Lass mich in Frieden. Ja. Dir soll es gut gehen und lass es mich auch gut sein lassen hier. Ja, ja. Du kannst ihn immer ansprechen und sagen, lass mich doch einfach in Ruhe. Oder komm nicht ja, mehr zu mir. Ja, ich weiß nicht, was ich... Meine eine Schwiegertochter, die sagt ja immer, die sind schon da, bloß die erfassten wir nicht mehr. Die sind in anderen Sphären. Vielleicht, aber man weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Deswegen, wenn einen das nicht stört, kann man das ja so hinnehmen. Und wenn es einen stört, dann spricht man einfach diesen Toten an und sagt und bittest ihn, dass er gehen soll. Dann denke ich mir wieder, vielleicht war es, er hat noch den Tag, bevor abends, war er öfters im Krankenhaus. Mhm. Und bevor ich wieder den Sanker kommen lassen musste, hat er abends nicht viel gegessen. Dann hat er mich so umarmt und hat mich so gedrückt noch. Hat aber nicht gewusst, dass er sterben muss. Mhm. Er hat gesagt, weißt du, ich hab dich noch so lieb wie früher. Wie schön. Das ist doch eine schöne, schöne Erinnerung. Ja. Und ja, dann am nächsten Tag bin ich wieder hin und da war er dann eine Woche noch und dann ist er gestorben. Ah, ja, ja. Also, ja, und es ist so, ich war von Dienstag bis Freitagabend war ich bei ihm, hab an am Bett gesessen. Die haben mir dann im Krankenhaus dann so einen Stuhl hingesetzt, ja, wo ein bisschen bequem ist. Genau. Und da konnte ich dann sitzen. Das ist, und ja, dann haben wir Freitagabend bei Abend, kam dann mein Sohn dann nachts, mhm, weil der kam dann immer noch von München rüber. Mhm. Und da ist er dann auch gestorben? Nee. Und ich habe ihm noch immer gesagt, ich bleibe bei ihm, mhm, ich lasse ihn nicht alleine, mhm, ich bleibe bei dir. Und am Freitagabend hat die Schwester, da war es auch wieder 23:45 nachts, und da sagt die Schwester, so geht's nicht weiter, sagt er, die klappen zusammen. Mhm. Die haben jetzt ein paar Nächte nicht geschlafen, das, mhm, geht nicht. Mhm. Ja. Wie lange hat er dann noch gelebt? Ja, und ich musste dann nach Hause und habe gesagt, ich komme morgen wieder, die, mhm, verlangen von mir, dass ich nach Hause gehe und mal ausschlafe. Mhm. Sie, und da ist ihm, obwohl er ja nicht mehr ansprechbar war, er hat nur noch geröchelt und alles. Mhm. Und da ist ihm doch eine Träne aus dem Auge, ja, gelaufen. Berührend. Und ja, wie lange hat er dann noch gelebt? Am Samstag eine Viertelstunde, da kam die Schwester, kam mir schon entgegen, sagte, der hat gewartet, der hat gemerkt, dass sie jetzt kommen. Ah ja. Und dann ist er an dem Samstag auch gestorben. Ja, ist er denn eine halbe, mhm, Viertelstunde später, mhm, ist er dann gestorben. Elisabeth, ich würde sagen, nimm es einfach so hin. Und wie gesagt, wenn es dich zu sehr bedrängt, dann sag ihm einfach, dass du das nicht möchtest. Ja, mich würde so bloß interessieren, ob es anderen Menschen auch so geht. Ja, vielleicht meldet sich ja nochmal jemand bei uns zu dem Thema. Warten wir mal ab. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, ja, von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Also bin ich nicht bekloppt. Nein, auf keinen Fall. Ist gut. Also Elisabeth, tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss, ciao. Schönen Tag noch. Ja, tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist Annika. Annika ist 21. Guten Morgen. Hallo Domian. Freut mich, dass wir mal miteinander sprechen können, ja, bevor du aufhörst. Ja, cool. Liebe Annika, schön, dass, okay, du da bist. So. Um was mir geht's wurde denn gestattet, ja, also ich habe ein anderes Thema, aber mir wurde zugestanden, kurz ein, zwei Sätze zu der Anruferin von gestern zu sagen, mit der dissoziativen Identitätsstörung. Ich wollte nur sagen, das ist ja quasi eine anerkannte Krankheit, also sie ist ja im ICD und im DSM festgehalten. Und es gibt ja also auch bildgebende Verfahren, die den Aktivitätswechsel im Gehirn halt auch belegen, mhm, und auch physiologische Werte teilweise, zum Beispiel Puls, Blutdruck, Dioptrien und sogar die Händigkeit können sich unter den Persönlichkeiten unterscheiden. Aber ich glaube, du warst ja nur so ein bisschen skeptisch, weil es ja schwierig ist, eine differenzielle Psychologie. Ich wundere mich über deinen Informationsstand. Studierst du Psychologie oder wie? Ja, das ist richtig. Ah. Ja. Sehr Nein, gut. Aber ich habe mich auch nur oberflächlich damit beschäftigt. Deshalb weiß ich auch, also nicht so viel, aber ich weiß schon, also ich fand schon, dass es so geklungen hat, als hätte sich die Anruferin gestern schon lange damit beschäftigt und auch die Diagnose, genau, erst nicht wahrhaben wollen. Ja. Also egal. Okay, aber jetzt, okay, zu dir, Annika. Genau. Bei mir geht es darum, dass ich mich zu älteren Männern hingezogen fühle. Wie alt sollten sie denn sein? Ja, also ich sag mal so zwischen 35 und 55 wäre so die Spanne, mhm, die für mich in Frage käme. Und so zwischen 40 und 50 wäre so das Beste, oder da finde ich sie besonders attraktiv. Die Männer halt. Aha, ja, also ein 21-Jähriger kommt bei dir nicht ins Bett. Nee, das könnte ich mir nicht vorstellen. Wie viele Beziehungen hattest du schon in deinem Leben? Eine feste, über 4 Jahre. Und wie alt war der Knabe? Genau, der war 11 Jahre älter als ich. Also ich habe ihn mit 16 kennengelernt. Ja. Da war er 27. Mhm. Und wir haben uns jetzt Anfang des Jahres getrennt. Also da war er jetzt 32. Ja. Siehst du das problematisch? Ach, eigentlich nicht so. Also ich glaube, dass ich nicht mehr so naiv und so kindlich bin, dass ich da jetzt, also ich bin ja auch volljährig, insofern ist da ja auch schon juristisch gesehen keine Problematik. Nein, schon lange nicht mehr. Genau, und ich würde mir natürlich dann, wenn schon, einen Partner wünschen, der mich auch auf Augenhöhe sieht, ja, und mit, mhm, dem ich in der Partnerschaft auch ja, also kommunizieren kann, mit dem ich in der Partnerschaft wachsen kann und die halt auch von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Also ja, ich meine, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, die du jetzt gerade sehr richtig formuliert hast, dann finde ich das egal, wenn du jetzt mit einem 40-Jährigen zusammen bist oder mit einem 38-Jährigen, muss ja vielleicht nicht gerade ein 58-Jähriger sein. aber so in dem Bereich finde ich das noch okay. Also wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, ich stehe total auf Männer ab 70, dann wäre ich jetzt nachdenklich geworden und hätte an dein psychologisches Bewertungssystem appelliert. Aber so? Wie reagieren denn deine Freundinnen, dein Umfeld auf deinen Geschmack? Ja, tatsächlich kommt das nicht so häufig zur Sprache. Also es gibt ein paar Leute, denen habe ich es gesagt. Mit denen habe ich aber im Moment nicht mehr so regen Kontakt. Und so gerade was Kommilitoninnen und so angeht, dann die sagen halt häufig, ach, ich schwärme für den und den. Und das sind dann halt meistens natürlich Menschen in unserem Alter. Und da weiß ich dann immer nicht so, soll ich das jetzt einstreuen oder lieber nicht? Es wird ja doch immer so ein bisschen belächelt. Und du schwärmst dann für den Professor, der vorne steht. Ja, genau. Genau. Aber was kannst du das erklären, warum unbedingt Männer, die älter sind? Also zum einen finde ich, also ich finde es rein optisch schon anziehend, also so graue Haare, Lachfältchen oder so ein paar Nachdenkefalten auf der Stirn, das finde ich wirklich sehr, sehr anziehend. Ich glaube auch, dass es vielleicht auch aus einer gewissen Erwartungshaltung resultiert. Also ich wünsche mir halt schon eine sehr, sehr stabile und langjährige Partnerschaft und am liebsten natürlich mein Leben lang und halt auch gegenseitige Treue und wie gesagt Respekt. Gut, und ich habe so das Gefühl, dass ich vielleicht bei einem Gleichaltrigen das nicht so finden würde. Und ich glaube, das hat sich einfach schon so in mir eingebrannt, dass ich quasi auch den Typ nicht mehr ansprechend finde. Ja, du musst es auch machen. Wobei, wenn du sagst ein Leben lang und wenn du so perspektivisch denkst, muss dir natürlich klar sein, dass rein biologisch der Partner eher sterben würde als du vielleicht. Ja. Aber das finde ich auch alles egal. Wenn man verliebt ist und sich toll findet, dann sollte man in der Gegenwart leben und das so genießen und hinnehmen. Annika, ich finde das völlig in Ordnung und ich wünsche dir einen guten Typ, der von mir aus dann 43 ist und ihr auf Augenhöhe euch versteht und euch lieben könnt. Vielen lieben Dank. Ja, alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Ich hätte gerne noch ein Autogramm. Ich weiß, das ist die Standardfrage bei dir, aber gerne. Ich würde mich wirklich freuen. Sehr gerne. Wir rufen dich gleich wieder an wegen deiner Anschrift. Tschüss. Super. Ciao. Tschüss. Und hier ist Svetlana, 43. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Svetlana. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, mein Mann ist schwul geworden. Er hat sich auf Portalen aufgehalten, obwohl wir verheiratet sind seit 23 Jahren. Was hat er geheim gehalten? Schwul, er ist schwul. Das habe ich verstanden, den zweiten Satz habe ich nie verstanden. Er hat sich auf Portalen gemacht, im Internet. Ach so. Und ich habe das gesehen und jetzt trenne ich mich. Jetzt haben wir Scheidungsprozess. Du hast das gesehen und hast ihn angesprochen darauf? Ja, natürlich. Ich habe gefragt, was die Scheiße soll. Wir sind 23 Jahre verheiratet und er macht so einen Scheiß. Habt ihr Kinder? Ja, zwei Stück. Und hat er dir gesagt, wie lange er schon schwul ist? Er hat gesagt, ein halbes bis Jahr hat er gemacht. Glaubst du ihm das? Nein, er macht, ich glaube, ich länger. Das kann nicht sein. Man liebt sich nicht länger, als man merkt das nicht so spät. Das muss länger gehen. Also ja, ich glaube nicht, dass er mich hier so verarscht. Ja, es gibt Männer, die da auch später irgendwie drauf kommen. Aber ich gebe dir recht, die meisten ahnen das schon früher aber verdrängen das vielleicht auch. Ja, genau, das glaube ich. Hat er denn, wie alt ist er? Er ist auch so alt wie ich. 43, okay. Genau. Hat er eine Beziehung zu einem Mann? Ja, mehrere. Er ist da ganz offen und hat 30.000 Leute am Start und aber er hat keine feste Beziehung mit einem Mann? Nein, ich glaube nicht. Nein, er wohnt, er ist ausgezogen und er hat jetzt da sein eigenes Leben. Und ich sehe häufig, wenn ich die Kinder hinbringe, ja, dass da viele verschiedene Autos sind, die ich nicht kenne, wo Männer ein- und ausgehen. Wie alt sind die Kinder? Meine Tochter ist 17 und mein Sohn ist 23. Was sagen die Kinder dazu? meine Tochter ist traurig und geschockt natürlich. Und mein Sohn ist ja auch gleich, aber er steht lieber mehr zu meinem Mann, zu meinem Ex-Mann. Ist das für dich jetzt schlimmer, als wenn er dir mit einer Frau fremdgegangen wäre? Kann ich nicht sagen. Ich denke, es ist gleich, aber ich fühle mich nicht richtig als Frau, wenn ich sehe, er nimmt einen Mann statt einer Frau, ja? Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber das hat ja mit dir nichts zu tun und du trägst ja keine Schuld daran. Das ist ja etwas, was in ihm passiert ist und das kann man ihm ja gar nicht zum Vorwurf machen. Ja, ich habe keinen Penis. Ich weiß nicht, was er will. Ich weiß nicht, warum er auf einmal einen Mann will. Was habe ich nicht gegeben? Nein. Verstehe ich nicht. Was soll sie scheißen? Nein. So darfst du nicht denken. Es hat mit dir, glaube ich, überhaupt gar nichts zu tun. Weil Menschen, es gibt halt so viele Menschen, die homosexuell sind. Und bei dem einen oder anderen bricht es später aus. Und so ist es bei deinem Mann wahrscheinlich. Und dann hättest du dich auf den Kopf stellen können. Du kannst ihm das nicht geben, was ein Mann ihm gibt. Und das hat mit dir aber nichts zu tun. Da musst du dir keine Schuld geben oder dich traurig fühlen. Ich verstehe. Das geht nicht. Nach so vielen Jahren, sie sind lange verheiratet, wir haben Kinder, wir haben große Familie. Was denken diese Leute jetzt von diesem Mann? Der bellt einen. Das ist kein Mann. Das ist eine Frau mit Penis und kurze Haare. Dieser Mann ist kein Mann, finde ich. Jetzt gehst du aber hart an ihn ran. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich verstehe, dass du dich natürlich verletzt fühlst. Du bist verlassen worden und er ist fremdgegangen. Alles verstehe ich alles. Aber du darfst nicht schlecht über ihn sprechen, weil er jetzt einen Mann liebt oder weil er Männer liebt. Das ist seine Natur jetzt. Ja, ich habe kein Problem mit Schwul. Das ist nicht schlimm. Ich habe genug Freunde, die stehen auf eigene Geschlecht. Ja. Aber ich bin kaputt, verstehst du? Ich verstehe nicht mehr, die Welt nicht mehr. Ich verstehe, dass du verletzt bist, das verstehe ich. Ich verstehe auch deine Gedanken, wer weiß, wie lange der das schon mit sich rumträgt. Ich glaube, sehr lange. Es hat mich viele Jahre, glaube ich, hintergangen. Ja, und das verstehe ich. Das war zu lange. Ja, und da verstehe ich deine Verletzung. Das ist jetzt fast egal, ob der 10 Jahre auf Männern heimlich steht oder 10 Jahre heimlich zu einer Prostituierten gegangen ist. Der hat dich betrogen. Und daher hast du auch das Recht, verletzt zu sein. Das verstehe ich schon sehr, sehr gut. Und er war nicht Kerl genug und hat es dir freiwillig gebeichtet, sondern du hast es gefunden. Genau, das meine ich. Ja. Ich habe es selber gesehen und ich habe alles gelesen in diesem Portal. Ja. Das heißt, du musst jetzt versuchen, mit dieser Kränkung und dieser Verletzung wirklich zu leben. Aber gib dir keine Schuld, Svetlana. Du hast da keine Schuld dran. Du hättest nichts machen können, um das aufzuhalten. Ich weiß nicht, ich fühle mich schuldig einer Art. Nein, ich sag dir 1000-prozentig, dass du keine Schuld hast. 1000-prozentig, bei allem Verständnis. Aber es gehören doch immer 2 Leute dazu. Warum kann ich auf einmal nicht mehr geben, was ich 23 gegeben habe? Nein, in dem Fall gehören da nicht 2 Leute zu. Die Sendung ist gleich rum. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg du mal bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. So, in der Technik, Tim Dohnke. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Montag sind wir wieder da. Bis dahin, bye bye, tschüss.